Es typisch eines Tages, der dann gesagt, es war Kohlhaft im hohen Norden zu. Da landete ein Marabu. Er hatte sich total verflogen, war viel zu früh rechts abgebogen, saß nun hier, wo es sehr kalt, und träumte still vom Regenwald, vom Südseestrand und warmem Wind, dort wo auch viele Fische sind, von Regenbögen und der Luft, von Blütenpracht und Kokosduft. Wenn er doch nun nach Hause fände, dachte er noch kurz vor Ende, doch da war's schon zu spät für ihn, denn kurz darauf war er schon hin. Nacht, abends, meistens wird es Nacht, im Regelfall eigentlich immer, morgens jedoch wird es Tag und das ist oft noch schlimmer. Fliegen. Wenn man immer nach Westen fliegt, dabei am besten nie abbiegt, kommt man, und das ist wundersam, vom Osten her dort wieder an. Von wo man einmal abgeflogen, sofern man niemals abgebogen. Nudeln, scheinbar wohl fühlen sich Nudeln, wenn das Wasser kocht und ist am Sprudeln. Betrachtet man das Spiel genauer, könnte man jedoch auch finden, die Nudeln ganz schön sauer, vor Schmerzen sich nur winden. Nudeln! Die Kuh mich isst, und es ist sicher, auf jedem Feuer von de Viecher. Die Gierer haben den Namagen, drum kann man nicht, wer oft im Leben versteh, warum die Sonne mich so an Name hat, weil nun mir ganz gewiss im Leben die Sonne hat Amilligen. Von Haus aus sind, und das ist dumm, Bananen meistens ziemlich krumm, deshalb scheiden sie in jedem Fall schon mal aus eus Lineal. Um einen geraden Strich zu kriegen, müsst man sie gerade biegen. Jedoch geht das meistens nicht, weil das dumme Ding dann bricht. Wenn ein Haus aus sind, und das ist dumm, Bananen meistens ziemlich krumm, deshalb scheiden sie in jedem Fall schon mal aus eus Lineal. Um einen geraden Strich zu kriegen, müsst man sie gerade biegen. Jedoch geht das meistens nicht, weil das dumme Ding dann bricht.